Wir werden nunmehr die Interessen des Reiches, so wie es die Kameraden vor einem Jahr in Norwegen und die besten Taten, auch im Südosten Europas in euren Schutz nehmen. Ihr werdet dabei nicht weniger tapfer sein als die Männer jener deutschen Divisionen, die schon im Herbst 1915 auf dem gleichen Gebiet, auf dem ihr jetzt antretet, siegreich kämpften. Ihr werdet dort menschlich sein, wo euch der Gegner menschlich gegenüber tritt. Da, wo er die ihm eigene Brutalität zeigt, werdet ihr ihn hart und rücksichtslos niederbrechen. Wir werden daher an diesem Platz mit unserem Verbündeten so lange kämpfen, bis der letzte Engländer auch in Griechenland sein Südkirchen gefunden hat. Die Gedanken, die Liebe und Gebete aller Deutschen sind nun wieder bei euch, meine Soldaten. Berlin, den 6. April 1941, Adolf Hitler. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Die Leibstandarte Adolf Hitler erreichte in ungestümem Vormarsch westlich des Pindos-Gebirges den Golf von Patras. Er zwang den Übergang über den Golf und drang auf den Peloponnes vor. Auf der Akropolis wurde die Hakenkreuzfahne gehisst. Die Luftwaffe versetzte gestern den aus Griechenland flüchtenden Engländern wiederum schwere Schläge. Nach Süden vor und haben Saloniki genommen.